18. Kapitel. Euer Gnaden, sagte Trim und machte die Tür zu, ehe er zu reden begann, haben gehört, glaub ich, von dem Unglücke, das vorgefallen ist. Oh ja, Trim, sagte mein Onkel Toby, und es geht mir sehr nahe. Mir geht's auch recht nahe. Ich hoffe aber, euer Gnaden kennen mich und wollen also nur nicht glauben, dass ich im geringsten Schuld daran bin. Er, Trim, rief mein Onkel Toby und sah ihm gütig ins Gesicht, Susannens und des Kaplans Unverstand ist. Aber, euer Gnaden, was konnten die miteinander im Garten zu schaffen haben? Auf der Galerie, meint er, Trim, erwiderte mein Onkel Toby. Trim merkte, dass er auf einer falschen Fährte sei und brach mit einem tiefen Bückling kurz ab. Zwei Unglücke, sagte der Korporal bei sich selbst, sind mindestens zweimal so viel, als es braucht, auf einmal davon zu sprechen. Das Unheil, das die Kuh in unserer Fortifikation angerichtet hat, werde ich dem gnädigen Herrn später erzählen. Trims listige Kasuisterei kam allem Argwohn meines Onkels Toby zuvor, der also mit dem, was er Trim zu sagen hatte, fortfuhr wie folgt. Ich für mein Teil, Trim, obgleich ich wenig oder gar keinen Unterschied dabei sehe, ob mein Neffe Tristram oder Trismegistus heißt, doch aber, da die Sache meinem Bruder so sehr auf dem Herzen liegt, Trim, so wollte ich noch gerne 100 Louisdor aus meiner Tasche darum geben, dass es nicht geschehen wäre. 100 Louisdor, euer Gnaden, erwiderte Trim, ich wollte nicht einen Heller geben, um's wieder gut zu machen. Ich gebe auch nichts drum, Trim, wenn's nur auf mich ankäme, sagte mein Onkel Toby, aber mein Bruder, der sich darüber nichts sagen lässt, behauptet, dass an den Taufnamen viel mehr gelegen ist, als Ungelehrte meinen. Er sagt, solang als die Welt steht, hätte noch kein Mann, der Tristram geheißen, eine große oder heldenmäßige Tat ausgerichtet. Es ist nicht daran, mit euer Gnaden Wohlnehmen. Ich focht ebenso gut, versetzte der Korporal, als ich im Regiment Trim hieß, als da sie mich Jakob Butler hießen. Was mich anbelangt, ob ich mich gleich vor Eigenlob schämen würde, Trim, aber hätte ich auch Alexander geheißen, ich hätte doch bei Namur nicht mehr tun können als meine Pflicht. Gott ehre mir, euer Gnaden, schrie Trim und avancierte bei den Worten drei Schritte. Denkt ein Mann wohl an seinen Taufnamen, wenn er ins Treffen geht? Oder wenn er in den Laufgräben steht, schrie mein Onkel Toby. Oder wenn er auf eine Bresche losmarschiert, sagte Trim und drang zwischen zwei Stühle. Oder die Linien forciert, schrie mein Onkel Toby, wobei er aufstand und seine Krücke fällte wie ein Sponton. Oder dem feindlichen Peloton gegenübersteht, rief Trim, indem er seinen Stock in Anschlag brachte. Oder wenn er ein Glassi hinaufmarschiert, rief mein Onkel Toby, wobei er erhitzt aussah und seinen Fuß auf einen Schemel setzte.